WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute auch wieder freie Themennacht. Ihr könnt also gerne zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ich mache noch einen Themenvorschlag. Heute Abend gab es eine große Live-Sendung im WDR Fernsehen mit Bettina Böttinger. Und dort wurde die Frage diskutiert, ist das Leben in NRW noch sicher? Ich möchte diese Frage etwas erweitern und euch an euch stellen, ist das Leben in Deutschland noch sicher? Wir haben heute einen schweren Vorfall wieder gehabt in Bayern. Ein Mann ist niedergestochen worden, mehrere sind niedergestochen worden. Es gibt ständig schlimmste Straftaten in Köln, in Berlin, im Ruhrgebiet. Fühlt ihr euch in unserem Land noch sicher, grundsätzlich? Was glaubt ihr, was man tun muss, damit man sich sicher fühlt? Und was haben euch Straftäter schon angetan? Seid ihr Opfer eines Verbrechens geworden? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist Yvonne und Yvonne ist 24. Guten Morgen, Yvonne. Guten Morgen. Hallo, Yvonne. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Zu welchem Thema hast du angerufen? Ja, geht darum, dass ich seit langer Zeit unter der Krankheit Borderline leide. Ich weiß nicht, ob die jetzt so bekannt ist. Ja, man hört es sehr oft, aber sehr viele Leute können vielleicht direkt gar nichts so damit verbinden. Du bist erkrankt, dann erklär es doch mal. Ja, Borderline ist eine persönliche emotionale Instabilität. Stabilität, ja. Genau. Und ja, da geht es hauptsächlich darum, dass man nicht in der Lage ist, seine Emotionen, seine Gefühle unter Kontrolle zu halten. Also Borderliner haben in der Regel ein 10-mal höheres eine 10-mal höhere Intention. Ich bin schon müde. Können 10-mal stärker fühlen als andere. Mhm. Und das heißt, ein Borderliner... Und sind wahrscheinlich oft überwältigt von den eigenen Gefühlen und können die nicht total so kanalisieren. Also wenn bei jemandem normal der Pegel gerade bei 80 ist, dann ist der bei uns schon bei 180. Diese Erkrankung hat ja in der Regel oder fast immer einen Auslöser. Ja. Weißt du bei dir, was der Auslöser ist? Ja, im Prinzip waren es ziemlich viele Dinge, aber der prägendste Grund war vor etwa 10 Jahren, als mein Vater mich sexuell missbraucht hat. Sexueller Missbrauch. Das ist in der Tat die häufigste Ursache, glaube ich, bei Borderline-erkrankten Menschen. Ja. Dass ein sexueller Missbrauch vorgelegen hat. Vor 10 Jahren, sagst du, ist das passiert. Da warst du 14. Ja. Da hat dein eigener Vater dich sexuell missbraucht. Ja. Wie oft hat er das getan? Ja, kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern, weil ich habe versucht, die Erinnerungen jetzt schon 10 Jahre wegzudrücken. Ja, aber kannst du denn sagen, über welchen kannst du sagen, über welchen Zeitraum er das gemacht hat? Ein Dreivierteljahr circa. Wie war das damals? Wie hast du gelebt? In einer Familie zusammen mit Vater und Mutter? Ja, also mit meinen Eltern und meinen Brüdern, einer ein Jahr älter als ich und einer 1,5 Jahre jünger als ich. Wie ist es damals dazu gekommen, zu dem Missbrauch? Wir sind gerade in eine eigene Wohnung gezogen, weil meine Eltern sich endlich was verwirklichen wollten und eine Wohnung gekauft haben. Mhm. Ja, und dann fing das halt an, als da noch alles im Umbaustress war, sag ich mal, wir gerade erst eingezogen sind, fing das dann langsam an. Und das war eigentlich immer, wenn meine Brüder mal nicht da waren oder vor allem, wenn meine Mutter gerade nebenan an der Pommesbude war, weil am Anfang, da haben wir uns hauptsächlich von der Pommesbude da ernährt, weil wir die Küche noch nicht ganz fertig hatten. Wie fing das denn an? Ja, am Anfang war das irgendwann mal, dass er auf dem Sofa lag und dann meine Mutter gerade weg war. Und dann fragte er, ob ich mich nicht dazulegen möchte. Und da habe ich ja überhaupt noch nichts an irgendwas gedacht. Mhm. Ja, und habe ich mich halt dazu gedeckt. Und und dann irgendwann fing er an, bei mir dann rumzuspielen. Mhm. Und am Ende fragte er halt dann, ob mir das gefallen hat. Und ich war so paralysiert, ich konnte überhaupt nichts mehr sagen, nichts mehr fühlen, mich nicht bewegen, gar nichts. Und dann ist es mehrfach passiert, wie du gerade gesagt hast. Und ich vermute mal, dass er dann immer mehr gemacht hat. Ja, also hinterher war es halt immer öfter, dass ich beim Duschen dann nicht abschließen durfte. Mhm. Im Gegensatz zu meinen Brüdern, weil mein Erzeuger dann immer sagte, dass ich doch Kreislaufprobleme hätte und das nicht gut wäre. Mhm. Was in Wirklichkeit überhaupt nicht stimmte, denn mein älterer Bruder hatte Kreislaufprobleme. Ja, und dann kam er halt immer rein, wenn ich gerade duschen war, und hat sich dann vor dem Spiegel, der dann direkt nach hinten auf die Dusche zeigte, intim rasiert und sich dabei halt selbst befriedigt. Mhm. Ist nicht zu einer Vergewaltigung gekommen? Nee, Vergewaltigung Gott sei Dank nicht, weil ich halt vorher abgehauen bin, bevor es ganz, ganz schlimm war, weil irgendwann hat er mich dann dazu gedrängt, dass ich ihn auch mal befriedige. Mhm. Und danach hatte ich so Angst, dass es schlimmer und noch weitergehen könnte, dass ich dann abgehauen bin. Wohin bist du abgehauen? Ich habe bei Freunden gelebt. Du warst ja noch recht jung, du warst ja 15 Jahre alt ungefähr, 14, 15, hast du gesagt. Ja. Wie hat denn deine Mutter darauf reagiert, als du abgehauen bist? Ja, eigentlich nicht so schlimm, weil ich bin ja mir sicher, dass sie was gemerkt hat, weil sie hat einiges so mitbekommen vom Anfang so. Du hast dich ihr nicht anvertraut? Nein, ich habe mit niemandem reden können. Hat deine Mutter denn versucht, dich wieder zurückzugewinnen in die Wohnung, zu bewegen, wieder zurückzukommen? Nein, hinterher, nach ein paar Jahren, also vor 4, 5 Jahren war das mal, dass sie dann gesagt hat, ja, du kannst doch wieder nach Hause ziehen, aber in der Zeit hatte ich schon längst mit ihr geredet. Ja. Achso, da hattest du hast sie dann irgendwann eingeweiht? Ja, noch 1,5 Jahren oder so. Mhm. Wie hat sie denn da reagiert? Das ist ja ein ungeheuerlicher Vorgang, wenn die eigene Tochter sagt, hier, der Papa hat das und das gemacht. Wie hat die Mutter reagiert darauf? Ja, erstmal ganz kühl, weil ich habe dann die ganze Zeit noch geweint. Ich hatte einen richtigen Zusammenbruch. Und sie wollte dann nochmal immer mehr wissen. Und ich habe mich total unwohl gefühlt und wollte eigentlich gar nichts mehr sagen. Ja. Hast du den Eindruck gehabt, dass sie dir glaubt? Nein. Nein. Ich hatte das Gefühl, dass sie jetzt, also zu dem Zeitpunkt, schon versucht hat, so zu tun, als wäre gar nichts gewesen. Ist das bis heute so, dass sie dir das eigentlich nicht glaubt? Mhm. Also sie hat, nachdem mein Erzeuger sie jetzt das zweite Mal verlassen hat wegen einer anderen Frau, also sie betrogen hat, danach hat sie halt den Weg auch endlich rausgesucht und ist selber ausgezogen. Mhm. Und danach kam halt raus, dass mein Erzeuger sie nicht nur ein zweites Mal betrogen hat, sondern mit dieser Frau bereits verlobt war, während die noch ihren Hochzeitstag gefeiert haben. Also ist sie auch sehr verletzt worden von ihm und trotzdem hält sie noch zu ihm, was deine Geschichte haben. Momentan hält sie jetzt gar nicht mehr zu ihm. Sie merkt jetzt, was für ein schlechter Mensch er ist, was er auch mit ihr anrichtet. Und sie hängt ihm immer noch nach, das merkt man. Aber sie glaubt mir mittlerweile, das hat sie so gesagt. Glauben deine... Aber sie will das trotzdem noch nicht wahrhaben. oder sie will es einfach nicht wahrhaben. Sie möchte, dass am besten nicht drüber gesprochen wird. Kann ich mir gut vorstellen, warum? Weil sie sich natürlich elementare Vorwürfe machen muss. Denn du hast den Eindruck, dass sie es vielleicht doch irgendwie gemerkt hat und sie hat es ignoriert. Ja. Und wenn das der Fall ist, ist das natürlich ein schweres Vergehen. Glauben? Ja, ich habe mit ihr nochmal drüber gesprochen, weil ich hatte eigentlich vor, meinen Erzeuger anzuzeigen. Und dann habe ich halt mit ihr gesprochen und ihr gesagt, dass ich möchte, dass sie dann eine Aussage für mich tätigt, also gegen ihren Mann. Und dann sagt sie, ja, das kann ich nicht wirklich, weil ich habe das verdrängt. Also ich glaube schon, dass ich was mitbekommen habe, aber ich kann dazu nichts mehr sagen, weil ich wollte das in meinem Kopf einfach nicht haben und habe das rausgeschmissen. Was sehr Schlimmes. Und ich finde das sehr erschütternd. Willst du diesen Weg denn gehen, der Anzeigerstattung? Trotzdem gehen? Bisher nicht, weil das jetzt noch zu sehr weh tut, dass keiner dahinter mir steht. Also bei meinem älteren Bruder ist ohnehin der Kontakt vollständig abgebrochen, weil ich gesagt habe, dass ich meine Zeuge anzeigen will, was ich irgendwo nicht verstehen kann, weil er selber diesen Menschen aufs Grundtiefste hasst. Und der andere Bruder? Und der andere Bruder, mit dem bin ich sehr, sehr dicke. Also ich kümmere mich sehr, sehr viel um seinen Sohn und wir machen viel zusammen, aber er hängt halt an seinem Erzeuger. Er ist auch der Einzige, der noch Kontakt mit ihm hat und zu ihm geht und dergleichen. Und deshalb sagte er, ich habe nichts mitbekommen und ich möchte keine Aussage gegen ihn irgendwie machen. Okay, bist du in einer Therapie gewesen oder im Moment sogar noch? Ich bin seit 3 Jahren Dauerpatient, also ich war ganz oft in Herten in der Klinik, ich war in Erle in der Klinik, ich bin sogar nach Dortmund mal zu einer speziellen Therapie gefahren. Weißt du, Yvonne, auch wenn du da im Moment keinen Rückhalt bekommst aus deiner Familie, finde ich so in die Perspektive geschaut schon sehr wichtig, wenn du den anzeigen würdest, um ihm das Handwerk zu legen. Wir wissen nicht, ob er das nun bei anderen jungen Mädchen auch noch macht. Und um ihm einfach auch die ihm zustehende Strafe zuzufügen. Ich rate dir allerdings, dass du das im Rahmen deiner Therapie besprichst, damit du auf keinen Fall dadurch nochmal einen Schaden nimmst oder dass du das nicht verkraftest. Das müsstest du quasi Hand in Hand mit deinem Therapeuten besprechen, ob du diesen großen Schritt gehst in die Öffentlichkeit in dem Sinne, dass du ihn anzeigst. Ja, ich habe da schon mit vielen Leuten drüber gesprochen. Ich wohne ja momentan in einem Wohnheim für psychisch Kranke und habe hier mit einigen Pflegern drüber gesprochen. Dann habe ich eine gesetzliche Betreuung und mit der habe ich das alles schon besprochen. Und da ich aber momentan ja auf einem guten Weg bin, plane ich meine Ausbildung. Ich habe jetzt eine Zusage gekriegt für die Heilerziehungspflege, die dieses Jahr startet. Und wir haben uns entschieden, dass ich das mache, aber noch nicht jetzt, weil das wäre zu viel auf einmal. Das ist doch ein ganz guter Plan. Liebe Yvonne, ich möchte dir sehr gerne, weil unsere Zeit jetzt gerade hier so am Ablaufen ist, in unserem Gespräch, möchte ich ja gerne noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten, mit dem Frank. Ich wünsche dir wirklich alles Gute und ich merke, du bist auf gutem Wege, du bist in Betreuung und du machst eine Ausbildung demnächst und wirst hoffentlich dann auch bald auf ganz eigenen Beinen stehen können und vielleicht dann irgendwann auch so stabil sein, dass du diesen Täter anzeigen kannst, damit er vor Gericht gestellt wird. Aber mach es so, wie deine dich betreuenden Leute das dir raten. Das ist wichtig. Ja, auf jeden Fall. Liebe Yvonne, du legst bitte auf und der Frank meldet sich bei dir nochmal. Okay. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer für euch oder mail@domian.wdr.de. Ihr könnt anrufen heute zu jedem Thema. Die Sendung ist ganz offen und zusätzlich hatte ich gerade noch die Frage an euch formuliert. Ist das Leben in Deutschland noch sicher? Fühlt ihr euch in Deutschland sicher? Was müsste geschehen, wenn ihr euch nicht sicher fühlt, dass sich die Lage verbessert? Und seid ihr schon Opfer von Straftaten geworden, vielleicht von schwerwiegenden Straftaten sogar? 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Björn. Björn ist 28. Guten Morgen. Ja, morgen Jürgen, grüß dich. Hi. Hallo Björn. So, weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich gerade spontan durch das Programm gezappt habe. Ich verfolge eine Sendung auch in unregelmäßigen Abständen. Aber wo du gerade vorhin sagtest, ob wir uns sicher in Deutschland fühlen und dass du da gerne mit Leuten sprechen möchtest, dachte ich mir, okay, schreibst du eine Mail und versuchst mal durchzukommen. Hat's geklappt. Und schon hat's geklappt, genau. Richtig. Sehr gut. Ja, dann frage ich dich, fühlst du dich in Deutschland noch sicher? Ja, aber sicher. Ich fühle mich so sicher wie in kein anderem Land. Also wo sollte man sich sonst sicher fühlen als hier in Deutschland? Wir hatten jetzt durch die Medien natürlich auch mitbekommen, die verschiedenen Terroranschläge kriegen immer mitgeteilt, wo irgendwelche Attentate passieren. Und ich denke auch ein ganz großer Anteil daran haben eben auch die Medien, dass sie eben so weit verbreitet sind und eben so einen weiten Einflussfaktor haben, sowohl in den sozialen Netzwerken als auch medial, im Fernsehen, im Radio, dass eben das subjektive Empfinden der einzelnen Menschen einfach so dermaßen beeinflusst wird, würde ich mal sagen, dass irgendwie alles in der Welt schlecht ist und überall Terror und Angst und Schrecken herrscht. Gehen wir mal von der Terrorangst weg. Gehen wir mal so zu dem normalen Gefühl, das man hat, wenn man, ich weiß nicht, wohnst du in einer größeren Stadt? Ich wohne in Nordrhein-Westfalen, also es ist jetzt in der Nähe von Hannover circa, das ist jetzt... Okay, also man hört es ja immer wieder heute in der Sendung von Bettina Böttinger, wurde das ja auch von vielen Zuschauern und Anwesenden formuliert, dass einfach die Angst vor ständig zunehmender Kriminalität extrem groß ist oder immer größer wird und die Leute das Gefühl haben, dass die Polizei uns nicht so schützt, wie sie uns schützen sollte. Ja, das, also ich... Das siehst du anders. Ich sehe das anders. Also ich kann natürlich die Angst verstehen, dass sie da ist. Das ist nicht abzustreiten, das ist einfach so. Aber ich finde es trotzdem nicht gerecht zu sagen, dass es heute unsicherer ist wie früher und dass die Polizei oder die gegenwärtigen Sicherheitspersonen jetzt ihre Aufgaben nicht nachkommen. Das sehe ich gar nicht so. Würdest du das den Frauen auch sagen, die in Köln Silvester auf der Domplatte waren, vor dem Dom? Ich denke, dass, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten, aber ich denke, dass die betroffenen Personen für solche objektiven Meinungen nicht ganz zugänglich sind. Also wenn ich jetzt als Außenstehender meine Meinung denen kundtun würde, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da auch Sympathie treffen würde. Deswegen würde ich mich mit der Aussage dementsprechend ein bisschen zurückhalten. Okay, aber... man muss das ja ernst nehmen, was die Leute sagen oder was die Frauen erlebt haben dort. Nimmst du es ernst? Natürlich, deswegen sagte ich ja vorhin, ich nehme die Angst ernst, also in jeglicher Hinsicht. Das ist natürlich immer ein subjektives Empfinden, wer eben Angst verspürt, in welcher Situation. Das kann man, wenn man nicht dabei gewesen ist, überhaupt nicht empfinden, in keinster Weise. Nun steigen ja die Hauseinbrüche oder die Wohnungseinbrüche steigen eklatant an. Die täglichen Übergriffe steigen in Deutschland an. Es gibt kriminelle Banden, oftmals aus Osteuropa, die hier ihr Unwesen treiben und die Polizei kann dem nicht Herr werden. Das, glaube ich, alles erklärt, dass die Leute zumindest irritiert, wenn nicht verunsichert sind. Meine Person übrigens eingeschlossen. Ich kann mich erinnern, in Köln gab es Zeiten, ich lebe ja nun in Köln, wo man wirklich in beinahe jedem Stadtviertel eigentlich unbeschwert immer umhergehen konnte. Das kann man jetzt nicht mehr. Solche Stadtviertel gibt es in Berlin, solche gibt es auch im Ruhrgebiet. Also ich habe auch Kontakt, also familiäre Kontakte, Beziehungen zu Berlin, weil meine Großeltern, die leider nicht mehr leben, aber mein Onkel noch in Berlin, wo meine Mutter daherkommt, auch geboren, aufgewachsen ist. Also ich habe auch schon Kontakte jetzt überregional, jetzt außerhalb von NRW. Ich kann es verstehen, deswegen finde ich gerade diesen Austausch auch wichtig, um mal klarzumachen, dass es nicht in allen Städten so ist. Also Köln ist jetzt ein Brennpunkt gewesen an dem Hauptbahnhof in der Silvesternacht und das wird natürlich, was ich eben negativ den Medien ankreiden würde, dass es immer noch so breitgetreten wird. Es war eine schlimme Nacht gewesen, aber da muss man es auch mal dabei belassen und nicht jetzt fast ein halbes Jahr danach immer noch weiter aufbauen. Es sind jetzt gewisse Verfahren, die am Laufen sind, was ich auch vollkommen richtig finde, was auch sein soll. Die Täter aber werden in der Regel freigelassen oder kriegen nur Bewährungsstrafe. Ich will dir sagen, Björn, ich finde es gut, dass endlich mal so breit in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Noch vor einem Jahr hätten wir das gar nicht tun können. Da hat man es einfach nicht gemacht. Da war man politisch so korrekt, dass man auch nicht sagen konnte, aus welchen Ländern die Täter hauptsächlich kommen. Das war nicht möglich. Heute ist das alles möglich. Das stimmt, es ist möglich und ich finde es wirklich auch gut. Aber es hat immer zwei Seiten. Also wenn es wirklich zu oft medial dargestellt wird, dann ist es für die Leute, die das nicht selbst miterlebt haben oder die keinen Bezug zu dem Vorfall haben, ist es dann irgendwann. Aber du hast völlig recht, aber ich sag dir das Gegenteil. Wenn es nicht medial dargestellt wird, so wie es Jahre nicht dargestellt wurde, dann haben die Leute irgendwann das Gefühl, so von den Medien wird meine Wirklichkeit nicht wiedergespiegelt, wie ich sie empfinde. Die erzählen mir immer so und so. Und wenn ich aber auf die Straße gehe, in mein Viertel oder abends da und daher gehe, erlebe ich das ganz anders. Deswegen sage ich ja, bin ich der Meinung, dass es eben wirklich von Ort zu Ort unterschiedlich ist. Und deswegen finde ich auch gut, dass wir uns jetzt miteinander da austauschen konnten, dass ich die Erfahrung in meinem Stadtteil mache, in meinem Gebiet mache, dass ich hier überhaupt keine Angst haben muss und auch von meinem Umfeld, von meinem Freundes- und Familienkreis hier nicht die Resonanz kriege, dass sie sich hier unwohl fühlen. Und das finde ich ist eine ganz wichtige Aussage, dass es eben verschiedene Punkte in Deutschland gibt, wo sich Menschen unsicher fühlen und in einigen Teilen, wo sie sich eben sicher fühlen, wo sie sich da keine Sorgen machen müssen. Und wichtig, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, ist es eben darüber zu sprechen, wo die Grenze liegt, das liegt in keinem Ermessen, darüber zu berichten. Wichtig ist nur immer, finde ich, dass man das in Relation sieht und sich immer im Bewusstsein sich ruft, inwieweit muss das jetzt noch veranschaulicht werden oder nochmal erwähnt werden. Ja, und ich danke dir für deine Meinungsäußerung. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, danke fürs Gespräch, Jürgen. Sehr gerne. Alles Gute für dich. Dankeschön, Björn. Tschüss. Mach's gut. Ciao. 0800 220 50 50 und hier ist Tim. Und Tim ist 25. Guten Morgen, Tim. Guten Morgen, Domian. Hallo, Tim. Hallo. Deswegen rufst du an? Ja, ich rufe an, weil ich zurzeit im Maßregelvollzug sitze. Das ist eine Art Therapie, ungefähr wie Gefängnis, ne? Ja. Vielleicht beschreibst du mal diesen Maßregelvollzug. Wie genau sieht er aus? Also das ist äußerlich wie eine Klinik, aber da ist noch eine Mauer drum. Und dort behandelt man suchtkranke Straftäter, die unter Alkohol oder Drogen Straftaten begangen haben. Wie behandelt man die? Ja, in Gruppentherapien, Sozialtherapien halt, ne? Also in Gruppen. Und in Einzelgesprächen auch. Ja. Wie bist du untergebracht? Also ich bin in einer Station von 13 Mann ungefähr. Ja, hast du ein Einzelzimmer? Nein, Doppelzimmer. Ja. Aber der, mit dem ich auf dem Zimmer bin, ist korrekt. Ja, und wir kommen gut klar. Und steht diese Zimmertür den ganzen Tag offen? Jetzt ja, aber ich war auch fast 2 Jahre im Innenbereich, da ist alles abgeschlossen. Ja, dann muss jede Tür aufgeschlossen werden, abgeschlossen werden. Also jetzt? Also das ist noch Haftbedingung. Ja, jetzt steht sie offen. Was passiert den ganzen Tag? Ihr könnt ja nicht den ganzen Tag Therapie machen und Sitzungen machen. Ja, ich bin im Außenbereich und ich gehe draußen arbeiten. Also außerhalb des Gebäudes? Genau, ich habe die Lockerungsstufe. Und was arbeitest du? Als Freigänger. Ich arbeite im Metallbetrieb und mache da so kleine Arbeiten. Und wie viele Stunden am Tag? Von, ja, ungefähr 8 Stunden, ne? Und dann geht's wieder zurück in die Klinik oder in das Gebäude? Genau. Ja, und dann kann ich rausgehen, ne? Und dann kannst du rausgehen? Ja, dann kann ich rausgehen bis 9 Uhr und dann muss ich wieder rein. Ach so, du kannst dann auch nochmal in die Stadt gehen und dich irgendwo hinsetzen. Genau. Und wann passieren, wenn du 8 Stunden arbeitest, wann werden diese Therapien gemacht? Also wir haben Mittwoch den Therapietag und jeden Tag um 18:30 Uhr müssen wir uns so zusammensetzen, erzählen wir, wie unser Befinden ist, welche Probleme wir haben oder worüber wir nachdenken. Ne? Ja, klingt ja ziemlich locker alles. Und ja, was heißt locker? Im Innenbereich, Entschuldigung, im Innenbereich, da geht's dann an die harten Themen, ne? Warum man da ist oder was ist schiefgegangen in der Vergangenheit, ne? Oder warum hast du die Straftat begangen? Möchte ich gerne dich fragen, weswegen bist du verurteilt worden? Oh ja, ich habe drei Straftaten begangen, ne, unter Alkohol. Was genau hast du gemacht? Ich habe Gewaltdelikte. Und was genau? Gewaltdelikte? Genau. Ich habe jemand in meiner Wohnung nachts zusammengeschlagen, ne, weil er mich beklauen wollte. Ein Einbrecher? Nein, das war mein Gast. Wir haben zusammen Alkohol konsumiert und auf dem Weg nach draußen hat er mein Portemonnaie gehabt, ne? Und das habe ich halt noch gesehen und ja, dann bin ich ausgerastet, ne? Wie sehr hast du ihn zusammengeschlagen? Ja, der musste im Krankenhaus, ne? Sein ganzer Kopf war grün und blau. Und, wie lange lag der im Krankenhaus? Das weiß ich nicht, ne? Das muss ich ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Wie lange liegt denn das zurück? Ja, ich glaube 4 Jahre schon, ne? Aber es gab noch andere Gewaltdelikte. Ja, genau. Ich habe einen mit der Pistole bedroht, ne? Warum? Auch eine lange Geschichte. Ich weiß nicht, ob die Zeit reicht. Nö, sag mal in so ein paar Stichworten. Du hast ihn bedroht, weil du was wolltest? Ja, weil die Gruppe, wir waren feiern, die Gruppe kam auf mich zu und ich hatte die Pistole dabei und ja, es hat halt einfach Angst auch um mein Leben, ne? Und dann wollte ich den Schockmoment halt ausnutzen. War das eine echte Pistole? Ja. Woher hattest du die? Ja, das kann ich ja jetzt hier am Telefon nicht sagen, ne? Also Kontakte hat man halt, ne? Musstest du das vor Gericht nicht sagen, woher du die Pistole hattest? Nein. Nein? Ich habe die Aussage verweigert, ne? Warum? Ja, warum? Das macht man nicht, ne? Ich zink ja keinen weg. So, na gut. Weil der hat auch damit nichts zu tun, das ist ja meine Sache, ne? Gewaltdelikte. Noch, ja. Was noch? Ja, und ein Diebstahl, ne? Was war das für ein Diebstahl? Ja, ich habe einen das Handy abgezockt. So, insgesamt war die Strafe dann? 1 Jahr und 10 Monate. Ja. Plus den 64er. Man muss dazu sagen, der 64er, die Therapie, die dauert 2 Jahre. Was heißt aber, 64er? Ja, das ist der Paragraph 64er im Strafgesetzbuch. Und was bedeutet das? Ja, die Therapie, ne? Okay. Ist eine Langzeittherapie. Okay, gut, das wissen wir ja nicht alle. Genau. Also 64 heißt Paragraph 64 und das heißt Langzeittherapie. Genau, es gibt 63er noch, der dauert dann 15 Jahre. Das ist aber was, das hat was mit psychischer Störung zu tun. Wie lange wirst du jetzt noch im dem Strafvollzug bleiben müssen? Also voraussichtlich, irgendwann kann ich nach Hause gehen und eine eigene Wohnung haben, aber ich bin dann noch gebunden an der Klinik. Aber bis alles zu Ende ist, ist September 2017. Ne? Gut, das ist ja überschaubar, da die Situation für dich ja nicht gerade sehr schlimm im Vollzug ist. Das ist ja, ertragbar, ne, glaube ich, oder? Ja, es ist schon okay. Ne? Ja, man hat auch viele Freiheiten und die nutzt man auch aus. Ne? Nur man muss sich halt auch von vielen alten Sachen so trennen, ne? Alte Gewohnheiten. Ne? Welche alte Gewohnheit fällt dir am schwierigsten, dich von der zu trennen? Boah, vieles so, ne? Mit alten Kollegen telefonieren oder so, ne? Die auch kriminell sind, ne? Da fällt es mir manchmal sehr schwer, weil ich ja 3 Jahre weg war und vieles passiert ist in meiner Stadt. Ich bin ja nicht in meiner Stadt jetzt. Da wollte ich schon viel Information haben. Du sagst 3 Jahre weg. Du bist zu 1,5 Jahren verurteilt worden. Genau, ja, und das ist halt das Problem am 64er. Man ist länger im Vollzug als normal im Knast. Ach so. Genau. Du bist 25 Jahre alt. Hast du vorher, bevor du deine kriminelle Laufbahn eingeschlagen hast, was gelernt? Einen Abschluss oder sowas? Nein, ich habe gar nichts. Ne? Ich bin früher angefangen auch mit Drogen und Kriminalität. Da ist das irgendwie alles auf der Strecke geblieben. Ne? Aber ich habe hier meinen Schulabschluss nachgeholt. Ah, super. Respekt. Ja. Also Hauptschulabschluss? Ja, genau. Sehr gut. Hast du den schon mal in der Tasche? Das ist nicht schlecht. Ja, ist Gold wert. Ne? Papier vergisst nie. Ja. Und, deswegen habe ich den auch gemacht. Ne? Wie sieht es mit Drogen aus? Ja, mit Drogen. Also, ich habe 3 Jahre, bin ich clean. Mhm. Ehrlich Drogen, jetzt? Es wird wahrscheinlich ein leichtes sein, für dich da ranzukommen, wenn du das willst. Jetzt und unter uns beiden, ganz ehrlich, nichts genommen? Ja, sicher. Nichts genommen. Auch keine Tabletten, nichts. Ne? Sehr gut. Weil, wenn man das hier nicht mit klarem Verstand schafft, wie will man das harte Leben draußen denn schaffen? Mhm. Ne? Und ich will ja auch, ich habe keinen Bock mehr, Straftaten zu machen oder Leute zu verprügeln oder Alkohol zu konsumieren. Also hast du? Die Zeiten sind vorbei. Ich bin auch jetzt erwachsen geworden. Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Sehr gut. Hast du alle Kontakte abgebrochen aus dem alten Leben? Nein. Welche Kontakte hast du noch? Ja, hin und wieder, ne? So Leute, die man halt kennt, ne? Sind das Leute, die auch noch immer wieder straffällig werden? Ja, das weiß ich ja nicht, ne? Das ist die Gefahr, wenn du ganz raus sein wirst, dass du nicht wieder in die Kreise von denen kommst und mit reingezogen wirst. Wie sieht aber das? Ich weiß, was ich zu verlieren habe, ne? Und das alte Leben ist halt nicht lebenswert gewesen. Ich habe auch gelebt wie ein Penner, ne? Kann man sagen. Ich habe für die Droge gelebt und nicht für mich selber. Welche Drogen hast du denn hauptsächlich konsumiert? Also Marihuana, Haschisch und alles, damit bin ich so mit 11 angefangen, kann ich sagen. Mhm. Und das hat sich dann, wo ich ja so 18 war, dann auf Speed und alles. Die härteren Sachen, ne? Koks, Ecstasy. Ja, auch, genau. Und dann ab 2010 die Fußball-WM, ab da habe ich den Alkohol so kennengelernt, ne? Bist du vom Alkohol ganz runter auch? Ja, seit meiner Inhaftierung. Ne? Ich bin noch alkoholisiert in Haft gekommen. Dann habe ich einen Entzug gemacht, die 3 Tage im Bunker. Und seitdem nichts mehr. Ne? Ich hatte auch keinen Entzug, gar nichts. Also, da will ich ja sagen, Tim, hast du ja jetzt schon ziemlich viel Erfolgserlebnisse gehabt. Ja, du hast jetzt schon du hast jetzt schon eine ganze Menge geschafft. Du bist von den Drogen runter, du hast deinen Hauptschulabschluss gemacht. Du gehst einem geregelten Leben nach. Das ist sehr, sehr gut. Kompliment von meiner Seite. Boah, danke schön. Ja. Das darfst du nicht wegwerfen, wenn du irgendwann in Versuchung gerätst. Ja, und was ich noch sagen will, ist auch einfach, viele, also die Gesellschaft denkt auch, wenn man einmal kriminell ist, bleibt man immer kriminell. Das ist nicht so. Nee, das ist auch nicht so. Die ganzen Leute, die ich auch in Haft kennengelernt habe oder hier in dieser Therapie, das sind super liebe Menschen, die halt einfach 1, 2 Fehler begangen haben im Leben. Ne? Und die wurden dafür bis am Ende ihres Lebens bestraft. Das weißt du, Tim, ich habe hier in dieser Sendung schon mit so schweren Jungs gesprochen, die so heftige Sachen in ihrem Leben gemacht haben und die es trotzdem geschafft haben, auch nach einer langen kriminellen Karriere in ein gutes, ordentliches Leben zu kommen. Also das funktioniert Gott sei Dank auch immer wieder. Was ist denn dein Traum? Was möchtest du denn zum Beispiel beruflich machen, wenn du ganz raus bist? Ja, ich will eine Ausbildung machen, ne, im handwerklichen Bereich oder Metzger oder so. Ne? Metzger? Ich glaube, die werden gesucht. Da gibt es nicht mehr so viele, die das machen wollen. Ja, deswegen will ich das auch machen. Ne? Ja, und kannst immer fleißig Wurst essen und Steak. Ich habe auch nicht so viel mehr zu so die Wahl, ne? Wie ist der Kontakt zur Familie? Mutter, Vater, Geschwister? Ach, alles tipptopp, ne? Da kann ich gar nichts zu sagen. Die stehen hinter mir. Das heißt, die werden, und je, ne? Die werden dir auch irgendwann ein bisschen helfen, wenn du ganz rauskommst. Ja, gar keine Frage. Sehr gut. Also ich bin der Glückliche hier, ne? Dass ich da keine Probleme habe. Ne? Tim, es hat mich gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Du bist auf einem guten Weg, das merke ich schon. Ja, danke. Jetzt musst du weitermachen und dann, wie gesagt, jeder macht Fehler in seinem Leben und das ist auch keine Schande. Eine Schande ist nur, wenn man aus den Fehlern nicht lernt. Ja, das musst du mir nicht sagen. Ne? Sag das den Jungs, die im Knast sitzen. Ne? Habe ich hiermit gesagt. Da wollte ich auch nochmal alle, haltet durch, Jungs. Ja. Alles klar. Tim, danke für den Anruf und alles Gute. Ja, ciao. Tschüss, ciao, ciao. 1:34 haben wir. Und hier der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema anonymer Sex. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ja gerne solche Dinge machen, die auf Sexpartys gehen, auf Parkplatz Sex stehen, die Gangbang-Veranstaltungen organisieren oder mitmachen, die Bareback-Sessions lieben und ich weiß nicht, was es noch alles so gibt, die in Darkrooms gehen. Und so weiter. Ihr werdet mir sicher dann noch viele ausgefallene Dinge morgen erzählen. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch per Mail an domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an oder während der Sendung. Unser Thema morgen: anonymer Sex. Freie Themennacht heute mit der Frage, ist das Leben in Deutschland noch sicher? Und hier ist Isabel und Isabel ist 31. Guten Morgen, Isabel. Hallo. Hallo, Isabel. Ich freue mich, dass du da bist. Über was reden wir? Ja, und zwar habe ich persönlich Erfahrungen gemacht in dem Bereich, könnte man sagen. Ich habe ein Jordanier geheiratet letztes Jahr. Du hast persönliche Erfahrungen gemacht im Bereich Sicherheit in Deutschland, meinst du das? Ja, genau. Oder okay. Viel mehr ausgedrückt, wie sich Migranten hier in Deutschland benehmen. Mhm. Und integrieren oder eben nicht. Und wie die Polizei Opfern hilft, die Schwierigkeiten bekommen mit diesen Menschen. Du warst mit einem Jordanier zusammen. Ich war mit einem Jordanier verheiratet. Beziehungsweise sind wir im Scheidungsprozess. Wir haben uns in Indien kennengelernt, 2014. Bist du Deutsche? Und ich bin Deutsche, genau. Wir waren beide im Urlaub in Goa. Er hat dort studiert und er war sehr westlich eingestellt zunächst. Also mir ist das nie bewusst gewesen, dass er tatsächlich Muslim ist oder seine Religion schickt. Das war auch ganz lange nicht so. Und das hat sich aber verändert, wir sind erst viel gereist zusammen und haben uns immer wieder getroffen in Indien. Ich bin dann wieder zurück nach Deutschland geflogen. Mhm. Und wir haben uns dann entschieden, letztes Jahr im Mai zu heiraten, da ich schwanger geworden bin. Mhm. Und die Familie das vorausgesetzt hat, dass wir heiraten. Mhm. In Jordanien ist das auch. In Jordanien. Passiert. Genau, und auch unter jordanischen Voraussetzungen, also vor dem Scharia-Gericht. Und man hat mich zuerst sehr respektvoll behandelt. Habe ich so noch nie gehört. Also wenn man in Jordanien heiratet, heiratet man vor einem Scharia-Gericht. Ja, genau. Was heißt das genau? Das heißt, es ist nicht so wie bei uns, vor dem Standesamt, es läuft alles anders ab. Also man heiratet, es ist ein bisschen schwer zu erklären. Hier heiratet man ja sozusagen auch kirchlich, aber man kann auch nur standesamtlich heiraten. Genau. Und dort heiratet man quasi nur kirchlich, also nur religiös. Ah ja. Und das ist quasi religiösen Normen unterworfen. Und wie ist das so zu vergleichen mit unserer kirchlichen Trauung oder ist es zu vergleichen mit unserer standesamtlichen Trauung? Also es ist ein Mix aus beidem. Also die Feier, die findet zu Hause statt. Mhm. Die Frauen und Männer sind auch getrennt während der Hochzeitsfeier. Und man geht dann zusammen mit männlichen Zeugen in dieses Gericht. Und dort wird man für einen religiösen Fürsprecher gestellt und muss dann auf Arabisch sich zu seinem Mann bekennen. Mhm. Und es gibt aber keine direkten Eheverträge oder sowas in der Art. Und man muss einer Religion angehören, die erlaubt ist. Also man muss entweder Christin, Jüdin oder Muslimin sein. Man darf nichts anderes sein, sonst wird der Heirat nicht zugestimmt. Also wenn du jetzt zum Beispiel Buddhistin gewesen wärst, das geht nicht. Genau, das würde nicht gehen. Dann müsste ich konvertieren. Mhm. Das wäre quasi haram, also nicht erlaubt. Und eigentlich hätte ich auch nicht schwanger sein dürfen, was ich ja schon war. Wir haben versucht, verbergen. Ja. Also das hätte tatsächlich sehr negative Konsequenzen gehabt dort in Jordanien für meinen Mann und auch für die Familie, wenn das publik geworden wäre. So, soweit die Vorgeschichte. Dann gab es also die Heirat und dann hat dein Mann, nennen wir ihn jetzt deinen Mann, hat sich von einer anderen Seite gezeigt. Ja, es fing langsam an. Also es begann schon in Jordanien. Wir haben in Indien waren wir ganz frei und ganz westlich. Ich habe mich auch ganz frei gekleidet, also wie jede Europäerin eben auch, also nicht irgendwie aufreizen, sondern normal leben. Mhm. In Jordanien musste ich mich bedecken, also ich habe mich geweigert, Hijab zu tragen, dieses Kopftuch, weil das einfach, ich bin Christin und das entspricht nicht meiner Religion und auch nicht meiner Vorstellung von Emanzipation. Mhm. Das wurde erst respektiert und ich wurde auch erst mit sehr viel Respekt und Feinfühligkeit behandelt. Das hat sich aber doch sehr gewandelt. Also mein Mann hat einige Zeit in Jordanien verbracht, weil die Papiere fertig gemacht wurden, dass er im Sinne des Familiennachzugs hier nach Deutschland kommen konnte. Mhm. Und als er dann kam im August 2015, hatte sich wirklich komplett verändert. Also er war einfach nicht mehr wiederzuerkennen. Also er hat mich sehr stark dominiert. Mhm. Deswegen auch plötzlich an, mich zwingen zu wollen, zu konvertieren, also Muslimin zu werden. Mhm. Ich musste meine Bilder von Facebook löschen, bei denen ich ein Bikini getragen habe, und auch solche Bilder durften nicht mehr in der Wohnung sein. Also es war ganz komisch und er... Aber wie seltsam, dass er hier anfing streng zu werden und in Jordanien war er noch relativ tolerant dir gegenüber. Ja, in der Tat. Also in der Tat war das so, dass die Familie mich auch in Jordanien noch sehr mit freundlicher Distanz behandelt hat. Habt ihr denn hier in Deutschland auch nochmal nach deutschem Recht geheiratet? Nein, also wir haben die Ehe nur anerkennen lassen. Ah, ja, okay. Aber der Prozess hätte weiterlaufen müssen eigentlich. Eigentlich hätte er auch einen Sprachkurs, also einen sogenannten Integrationskurs besuchen sollen. Aber er wollte das nicht. Also er hat unsere Kultur komplett abgelehnt. Also, was war das Schlimmste für dich, was du dann mit ihm mitgemacht hast? Ja, das Schlimmste war, dass er mich geschlagen hat. Mhm. Und das Allerschlimmste war, dass er in einer Streitsituation, also in diesem Streit, so furchtbar es klingt, ging es darum, dass er mit mir schlafen wollte. Und ich hatte gerade mein Kind geboren per Kaiserschnitt und das war überhaupt nicht möglich. Und ich habe ihm gesagt, dass das nicht geht. Und er sagte, er hätte aber das Recht dazu, mit mir zu schlafen. Das wäre eine Stunde im Koran. Mhm. Und ich hätte ihn nach muslimischer Tradition geheiratet. Und Kleine Bitte, bisschen deutlicher zu sprechen, Isabel. Man muss sehr konzentriert sein, um dich zu verstehen. Entschuldige bitte. Mhm. Er wollte mich zum Sex zwingen. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, das geht allein biologisch nicht, weil ich ja erst niedergekommen war. Ja. Unser Sohn war ja ganz klein. Mhm. Und er ist daraufhin furchtbar wütend geworden und wir haben einen sehr schlimmen Streit und er hat meinen kleinen Sohn dann genommen und ist mit ihm rausgerannt auf die Straße, mhm, in der Nacht. Und zum Glück haben Passanten die Polizei gerufen, die mich dann in ein Frauenhaus gebracht haben. Mhm. Aber sie haben ihm nicht mal die Schlüssel abgenommen. Also sie haben mir auch nicht geglaubt, wie schlimm die Situation tatsächlich war und wie sehr das heißt, verurteilt. Das heißt, für dich hat die Polizei sich enttäuschend verhalten. Die hat nicht, absolut. Du hast in einer großen Not und Angst gestanden und sie hat nicht wirklich dir beigestanden, die Polizei. Ja, genau, absolut. Also die hatten überhaupt kein Interesse. Die haben noch nicht mal meine Verletzungen fotografiert und ich hatte wirklich deutliche Verletzungen. Also bist du heute von dem Mann getrennt? Ja, und auch von dem Kind. Mein Mann hat dann danach, als ich quasi im Frauenhaus war und er sozusagen frei, also die haben ihn noch nicht da behalten, die haben ihm auch nicht die Haustürschlüssel abgenommen. Er ist dann in unser Haus und hat so viel er konnte zerstört, ist dann am Folgetag zur Bank, hat die gemeinsamen Konten leer gemacht, ungefähr 14.000 Euro. Mhm. Gott sei Dank hat er die Papiere meines Autos nicht gefunden, also die waren bei meiner Mutter. Mhm. Und er hat dann über Freunde angefangen, Terror zu veranstalten. Also mein hattest du denn dein Kind mit im Frauenhaus? Ja, ich hatte mein Kind mit im Frauenhaus. Und jetzt hat jetzt das Kind dir entrissen quasi? Ja. Wo ist das Kind? Also in Jordanien. Er hat mich gezwungen, nach Jordanien zu fliegen, mehr oder weniger. Also ich hatte keine Wahl. Es ist wirklich sehr schwierig zu erklären. Er hat direkt das Jugendamt auch kontaktiert und hat denen erzählt, ich sei verrückt. Und ich hätte so eine Depression nach der Schwangerschaft und ich sei verrückt und ich hätte mir das alles mal eingebildet und ich hätte mich selbst verletzt. Und aber wieso wie kann er dich zwingen, nach Jordanien zu fliegen? Da musst du doch alarmiert gewesen sein, was da auf dich zukommt. Niemand wollte mir helfen in Deutschland. Die auch nicht die Frauen im Frauenhaus? Doch, die schon. Also die haben mir gesagt, ich soll bleiben, aber er hat enormen Druck auf meine Freunde aufgeübt und auf meine Familie. Das heißt, du bist mit deinem Kind nach Jordanien geflogen? Genau, und ich habe dann mit seiner Familie Isabella, das war doch klar, was dann passieren würde. Mir war das nicht klar. Ich hatte auf seine Familie vertraut und bis dahin hatte ich ein sehr gutes Verhältnis. Aber Moment mal, wenn das passiert ist, was du mir gerade gesagt hast, wäre mein Vertrauen zu dem Typ aber gleich null gewesen. Ich hatte mein Kind. Ja, aber ich habe in dem Moment, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hatte das Gefühl, dass das Jugendamt mir nicht hilft und ich hatte Angst. Also wir hatten ja dieses Gespräch dann im Jugendamt und das Jugendamt hat vorgeschlagen, dass er doch mit dem Kind in unsere Wohnung geht und ich alleine in ein Frauenhaus. Und dann wäre er mit dem Kind ja quasi sofort geflüchtet. Wahnsinn. Und ich hatte solche Sorge, dass dass er meinem Kind was antun könnte und ich. So, jetzt ist das Kind, jetzt ist das Kind in Jordanien. Das heißt, du hast überhaupt keine Verbindung zu dem Kind? Nein, wir sind dann zusammen nach Jordanien gereist und ich hatte erst die Hoffnung, dass wir mit der Familie das gütlich klären können. Mhm. Also ich hatte vorher auch mit ihnen gesprochen und sie haben mir das geschworen auf den Koran, dass ich jederzeit ausreisen kann mit dem Kind und man sich bemühen wird, zu unserem Konflikt eine Lösung zu finden, weil das Gegenteil ist passiert. Als ich dort ankomme, hat man mir mein Handy weggenommen, meinen Pass, meinen Laptop, meine Kreditkarte und mein Geld. Wie bist du denn dann überhaupt alleine wieder nach Hause zurückgekommen? Nach einem Monat hat man mich zurückgeschickt, hier in Deutschland alle Sachen zu verkaufen, die wir noch hatten. Also wir hatten ja noch Besitz. Mhm. Und also ein Pferd, Auto und sowas, alles Aktien. Und dann sollte ich wieder zurückkommen nach Jordanien. Und das hast du gemacht? Nein, das habe ich nicht gemacht. Meine Familie hat sich dann eingeschaltet und hat mir das verboten. Isabel, das heißt, du wirst dein Kind nie mehr sehen? Nein, nie wieder. Also mein Mann ist nochmal dann nach 2 Monaten zurück nach Deutschland gekommen, ohne Kind, und hat wieder versucht, Druck aufzubauen. Und dann ist es wieder, wieder zu Gewalt mir gegenüber gekommen. Mhm. Und auch dann kam die Polizei. Das ist jetzt so eine dramatische Geschichte, wo ich jetzt ich habe ein sehr ungutes Gefühl, wenn ich jetzt mich gleich von dir verabschieden werde, weil unsere Zeit auch schon wieder rum ist. Ja. Weil wir jetzt eigentlich mir sehr leid. Nochmal, nein, das ist ja kompliziert. Das muss man ja auch dann so erzählen. Wobei wir jetzt erneut darüber uns unterhalten könnten, was wie das jetzt für eine Mutter ist, das Kind weggenommen zu bekommen und dass du dein Kind nie wieder siehst. Das ist ja das Drama überhaupt schlechthin. Ja, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für eine Mutter als das. Danach gibt es einfach nichts mehr. Und das glaube ich dir, Isabel. Und das bedeutet, dass du, um auf unsere Grundfrage zurückkommst, du dich in unserem Land nicht geschützt fühlst von unseren Behörden. Überhaupt nicht. Mhm. Diese Menschen, die aus arabischen Ländern kommen, die kommen aus einer ganz anderen Kultur, in der Frauen nichts bedeuten und in der man sich Respekt über Schläge und über sehr rüdes Verhalten verschafft. Oder noch härter über Waffengewalt. Die halten unsere deutschen Gesetze und alles, was hier passiert, für einen Witz. Und genau das hat mir mein Mann auch immer wieder gesagt. Mhm. So, hier kann dich niemand beschützen. Jetzt ist das, und er hat recht. Es gibt natürlich auch viele, viele andere Erfahrungen in Deutschland mit Menschen aus diesen Ländern. Das ist deine subjektive Erfahrung. Mein Arzt ist Syrer und der ist schon sehr lange hier in Deutschland. Läuft das ganz anders. Genau, da läuft das anders. Ich mache den Vorschlag. Aber Leuten, die neu hierher kommen, ist es schwierig, glaube ich. Also Vorsicht. Das ist meine Erfahrung. Gerade vor allen Dingen, wenn man sich dann auch noch ehelicht, sollte man erstmal genau gucken, wie die Verhältnisse sind. Liebe Isabel, wir machen mal Folgendes. Mein Psychologe ruft dich nochmal an. Ich glaube, es gibt da noch viele wichtige Sachen zu besprechen und ich möchte dich nicht einfach jetzt hier so verabschieden. Wir melden uns gleich nochmal bei dir, okay? Vielen Dank. Sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Hier ist Klaus. Klaus ist 49. Guten Morgen, Klaus. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Klaus. Ich rufe zu deinem Aufruf auf wegen Sicherheit in Deutschland. Ja? Wie empfindest du es? Ich fühle mich in meinem Ort überhaupt nicht mehr wohl. Ich wohne hier, ich habe deinem Team gesagt, im Vorsauerland, in einem kleinen Ort, wo eine große Massenunterkunft ist, wo so zwischen 1200 und 1400 Personen drin sind. Und wie ehemaliges Krankenhaus. Und wie groß ist das Dorf oder der Ort? Wie viele Einwohner? Ja, ich schätze mal so grob geschätzt, ungefähr 60.000 schätze ich mal, mehr sind, ich weiß es nicht genau. Okay, ja. Und wir haben also auch keine eigene Polizei. Wir haben zwar eine Feuerwache hier, wie es immer ist, ne, in so kleineren Orten. Die nächste Polizei ist also etwa 10 Kilometer weit weg. Hat sich dieses Unsicherheitsgefühl radikal verändert, nachdem die Flüchtlinge dort eingezogen sind? Ja, definitiv. Das heißt, vorher war es ein ruhiger Ort? Vorher war es ein ruhiger Ort. Hier kannte jeder jeden. Mhm. Auf Deutsch gesagt, du konntest ruhig mal dein Auto offen stehen lassen und konntest weggehen und konntest wiederkommen, das war nichts dran, wirklich. Also was hast du denn jetzt, wir beide unterhalten uns ja, was hast du denn konkret schon Negatives erlebt in deinem Ort? In meinem Ort haben wir also, was ich über sozialen Medien ist, was ich auch hinterher selbst gesehen habe, war, dass die Verkäuferin im Aldi täglich angegriffen wurde. Mhm. Das stand jeden Tag immer in dem, ich sag einfach mal, in Facebook, stand das drin und ich bin einen Tag später drin gewesen, ich musste einkaufen und da hat die Frau mit dem blauen Auge an der Kasse gesessen und sie hat da wirklich mit dem dicken Fallschirm, weil sie diesen Täter festhalten wollte, der klauen wollte. Und es war einer von, ich sag mal, von da oben, von der Einrichtung her. Mhm. Und der hat sich dann wirklich mit Händen und Füßen gewehrt, hat zugeschlagen und was nicht noch alle. Und also seitdem haben die jetzt auch einen Sicherheitsdienst und okay, ein Beispiel. Die Aldi-Verkäuferin oder das, die Vorkommnisse in. Und da ist auch in allen anderen Läden, dass die im Sportgeschäft geklaut haben, bei uns hier in dem Dingens ist, in dem anderen Einkaufsläden. Das ist also überall, es ist überall so gewesen. Hast du denn persönlich auch schon ein Erlebnis gehabt? Ich persönlich nicht, weil ich habe. Es ist da, ich sag mal, der Ort und dann haben wir so kleinere Kuhkäfer drumherum, ist das, ne? Und ich wohne jetzt in so einem kleinen Kuhkaff, wo wir fünf Häuser, sechs Spitzbuben, sagt man ja so sind, ne? Mhm. Und ich habe also, ich persönlich selbst habe noch kein negatives Erlebnis damit gehabt, ne? Was ist hier denn sonst noch? Du hast gerade das Beispiel von der Kassiererin erzählt und von den anderen Läden. Was ist denn sonst noch so vorgefallen bei euch? Ja, die Kriminalität, die nimmt einfach zu. Die hat einfach zugenommen hier im Ort. Welche Kriminalität? Ja, egal, Hauseinbrüche, Wohnungseinbrüche. Mhm. 8% oder sowas haben die zugenommen in dem Wohns hier. Das ist also nicht unmöglich. Wie erlebst, also man fühlt sich einfach nicht mehr wohl im Ort. Wie erlebst du das denn, wenn du abends etwas später durch euren Ort schlenderst? Wie leergefegt? Das heißt, früher war es nicht leergefegt? Nö, da war man. Wir haben mehrere die Kneipen, aber da ist nichts. Das ist einfach nichts. Entweder sitzen, ist alles nur ein Ding. Also du kannst doch nirgendwo mehr hingehen. Ne? Weil wirklich der Ort wie leergefegt ist. Siehst du denn auf der Straße tagsüber sehr viele Menschen aus der Flüchtlingsunterkunft? Ja, wenn das Wetter gut ist, natürlich, klar. Dann kommen die, der Ort, die Unterkunft ist etwa so 3,5-4 Kilometer außerhalb vom Ort, ist die, ne? Und dann ist natürlich, ich denke mal einfach, das Freibad hat jetzt bei uns die Saison wieder angefangen. Mhm. Und ich gehe mal ganz schwer davon aus, wenn das jetzt wirklich die Freibadsaison losgeht, dass das Theater geben wird ohne Ende. Mhm. Garantiere ich für. Weil unser Freibad ist ein relativ gefragtes im ganzen Umkreis. Sie kommen also aus 20 Kilometer noch weiter zu uns hier hin, weil das ein sehr modernes ist, ausgestattet ist. Und da wird es garantiert, gibt das Theater, da möchte ich bald die Hand für ins Feuer legen. Ich höre gerade von meiner Regie, dass wir noch einen Anrufer dazu nehmen zu uns beiden, Klaus, nämlich den Horst. Hallo Horst. Ja, hallo Jürgen. Hallo Horst, wie alt bist du? Ich bin 60. 60, okay. Das heißt, wir drei können uns jetzt unterhalten. Wir sind eine Dreierschaltung jetzt, Klaus, Horst und ich. Das ist ja schön. Hallo Horst. Ja, ich gehe mal davon aus, Horst, dass du etwas zu Klaus sagen möchtest, der gerade gesprochen hat. Ja, zwar gerade die Situation mit den 8%, ich bezweifle ehrlich gesagt, dass man das spüren kann. 8% mehr Einbrüche, das ist so viel, denke ich nicht. Und ich mache persönlich die Erfahrung nicht. Wo lebst du denn? Ich komme aus Mönchengladbach. Gibt es da auch eine Unterkunft in ähnlicher Größe? Es gibt eine relativ große sogar, die wird natürlich dann hier entsprechend auch gesichert. Wenn ich dann mit dem Fahrrad schon mal vorbeikomme, kann ich da also überhaupt nichts irgendwie Negatives spüren. Ganz im Gegenteil, manchmal so den Eindruck, da ist gar keiner. Mhm. Und nun kann es ja wirklich von Ort zu Ort verschieden sein, das muss man sagen. Und ich muss auch sagen, ich finde es auch ganz wichtig. Also ich meine, ich respektiere und akzeptiere natürlich das persönliche Empfinden der Menschen. Das ist natürlich eine Realität, die wir haben. Mhm. Denk allerdings auch daran, dass durch Parteien, durch Verbände, durch auch die Medien, ganz klar, weil man kann natürlich auch nette Geschichten damit machen, auch wenn nett ist natürlich in Anführungsstrichen zu setzen, dass man auch Dinge aufblasen kann. Ja, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, Horst, ich bin mittlerweile froh, dass wir es alles thematisieren. Früher wurde das eher unter den Tisch gekehrt. weil man Angst hat, es kommt in den falschen Hals. Aber ich finde, dass man die Wahrheit schon dokumentieren soll, wie sie ist. Weil man sie nicht dokumentiert, dann entsteht Misstrauen und dadurch nähren sich erst die Ränder. Deswegen finde ich ja gut, dass wir darüber sprechen. Ja. Ich wollte nur, wenn ich das an der Stelle mal kurz machen darf, wieso ich angerufen habe, hat sehr viel damit zu tun, ich fühle mich ja auch unsicher. Aber nicht durch diese Dinge, die du jetzt angesprochen hast, die Teilnehmer angesprochen haben, sondern ich finde gerade durch diese starke Fokussierung auf diese Thematik, auf Terror, auf die Menschen in Not, ich mag nicht gerne Flüchtlinge sagen, und dass wir gar nicht mehr hinschauen, was uns der Ed Snowden gesagt hat. Wir werden ja immer mehr kontrolliert. Ich nehme kein Handy mehr mit da draußen. Mhm. Das macht mich unsicher, dass ich das nicht mehr kann. Das Problem ist nur, dass die meisten Menschen das gar nicht so als reale Angst für ihr Leben empfinden, sondern wir haben Angst, einen auf die Schnauze zu kriegen, wenn sie draußen auf der Straße sind. Ja, das, ich sage ja, das respektiere ich auch sehr. Und trotzdem denke ich, ist das auch ein. Also ich habe absolut, ein Gefühl, absolut. Ist das ein guter Aspekt, Horst, den du da bringst. Das gehört auch dazu, finde ich, auf jeden Fall. Ja, genau. Es gehört dazu. Und wenn man deswegen denke ich, wir müssen alle darauf achten, dass wir wieder ein bisschen mehr Maß reinbringen. Natürlich sind die Dinge alle berechtigt. Und ich fand auch von daher die Sendung mit der Bettina Büttinger heute auch, ich habe die gesehen, auch sehr spannend und sehr gut. Und das sollte er wieder auch weitermachen. Mhm. Und auch jetzt, dass du das Thema aufgreifst. Mhm. Ich denke, wir müssen wieder mehr Differenzierung reinkriegen. Wir müssen wieder mehr auf vor allen Dingen dafür sorgen, dass auch unabhängig von den Medien, ich habe selbst lange genug für Medien gearbeitet, dass wir wieder miteinander viel mehr kommunizieren. Dass wir viel mehr, was früher in der Kneipe im Viertel in Köln zum Beispiel, im Sedel, stattgefunden hat, das ist jetzt heute nicht mehr so stark. Die Leute laufen mit dem Smartphone rum. Das werden wir nicht mehr aufhalten können, Horst. Ich glaube, das ist gegessen. Kannst du, Klaus, damit auf was anfangen, was Horst gerade gesagt hat? Ja, es ist ja nicht, ich habe ja auch direkt persönlich nichts gegen diese Leute. Ich würde mir auch nicht das einfallen, dass ich dagegen die was sage. Solange sie mich in Ruhe lassen, ist mir das im Prinzip egal. Nur es geht darum wirklich, es kann ja nicht sein, dass die Läden hier Sicherheitsdienste anschaffen müssen, um ihre Ware zu schützen, dass die Leute nicht reinkommen und sich da einfach begreifen, einfach reingehen, die Flaschen aufmachen oder was und sich dann an den Hals setzen und dann eine Flasche leer machen oder anfangen zu trinken oder die Pakete aufreißen und sich die Pakete da anfangen. Das geht doch nicht. Mhm. Das ist doch ein Unding. Das war vorher nicht, das gab es einfach hier nicht. Horst, so etwas muss man ja nun wirklich sehr ernst nehmen. Wenn so Dinge gehäuft auftreten, muss man Alarm schlagen. So geht es aber nicht. Die Leute sind bei uns willkommen, aber sie müssen sich an unsere Gesetze und Regeln halten. Ja, das kriegen sie eben nicht. Stimme ich euch beiden zu. Denkt nur auf der anderen Seite, gehäuft ist die Frage, was ist gehäuft? Ich habe das hier wirklich noch nirgendwo erlebt. Ich glaube, ich bin sehr viel unterwegs. Also ich habe es noch kein einziges Mal gesehen. Und ich muss auch an dem Beispiel Silvester, jetzt ist eine etwas andere Situation, aber die ist ja wirklich allen Teilen bekannt und wird ja jeden Tag auch wieder neu aufgefrischt. Und als ich nach Silvester zum ersten Mal seit langem nach Köln gekommen bin von Mönchengladbach, ich habe eigentlich nur mein altes, geliebtes Köln erlebt. Im Grunde viel mehr Polizei natürlich, die man überall fand, mit denen man sich auch nett unterhalten konnte, was ich auch getan habe. Aber Horst, da muss ich ja wirklich sagen, gerade nach Silvester hat die Situation sich um den Kölner Dom herum und im Hauptbahnhof extrem verbessert. Die letzten Jahre war es ganz schlimm. Man musste wirklich als Bürger Angst haben, in den Hauptbahnhof zu gehen und nicht angetanzt zu werden, nicht beklaut zu werden, nicht bedroht zu werden. Das ist besser geworden durch die massive Polizeipräsenz. Gut, da bin ich auch sehr für. Ich habe auch gesagt, ich denke, das war ein ganz großer Fehler, dass man zu Weihnachten halt da zu wenig Polizei hatte, wer auch immer dafür verantwortlich war. Mhm. Aber ich muss zugeben, ich war auch in der Zeit vor Silvester eben lange nicht in Köln. Mhm. Zuletzt. Ich finde die Atmosphäre einfach sehr angenehm, sehr sonnig, sehr tolerant, so wie ich mir Köln immer vorstelle. Es ist natürlich nicht nur Köln. Das ist ja nur ein Beispiel. Wir haben nur die Sorge hier in Köln, dass die Polizei kann das auf Dauer natürlich nicht halten, dass sie mit so großem Personaleinsatz die wichtigen Stellen schützt. Wenn das wieder runtergefahren wird, wie die Situation dann wohl werden wird, das ist unsere Sorge und auch meine Sorge. Ja, verstehe ich. Ja. Lieber Horst, lieber Klaus, ich danke euch beide. Beide Meinungen sind wichtig und beides muss gesagt werden. Und danke auch, Horst, für den Aspekt, den du noch reingebracht hast. Ja, gerne. Alles Gute euch beiden. Okay, Domian, danke dir auch. Tschüss, ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute. in der Technik, Benjamin Vlies. Und morgen geht's um ein ganz anderes Thema. Morgen geht's nämlich um das Thema anonymer Sex. Und da möchte ich gerne mit euch reden, wie ihr diesen anonymen Sex liebt und praktiziert. Also Sexpartys, Parkplatz-Sex, Gangbang-Veranstaltungen, Bareback-Sessions und. Warum macht ihr das? Wie findet ihr das? Erzählt uns ein bisschen aus eurem geheimen Sexleben. Ihr könnt ab 0 Uhr wie immer anrufen und natürlich auch mailen, domian@wdr.de. Morgen um 1 Uhr sind wir da, Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Gute Nacht, bis morgen, bye bye.